Gerade den 9 geschafft, kurz nach 89. Es gibt ja auch wichtigere Dinge. Er ist mit 59 gestorben. Ich glaube, er war Ziege. 32 geboren oder so. Okay, dann habe ich ja schon überlebt. Ja, ich habe Zeit. Ich lasse euch erstmal alle ausreden. Da kasch nur eine rauchen draußen. Da ist der da. Steht doch draußen und raucht da. Ich sehe alles. Überall dabei, ja. Kannst doch niemals alleine husten, ja, Schwester. Ja, gut. Haben wir eigentlich noch Ostern? Ja. Dann nochmal frohe Ostern. Na gut. Ja, dann können wir heute Ostern abhaken. Ja. Abarbeiten. Aber gestern Morgen, wann ist er abgehängt? Das ist doch wieder Maibaum. Wann wurde er gefällt? Er hängt noch ab. Schweine hängen auch immer ein paar Tage zum Austropfen. Ja, gut. So, ran geht's. So, wer fängt oder wer hört auf? Fängt es schon. Ich hatte gerade einen Nagel im Kopf. Nagel im Kopf? Nina Hagen. Nina Hagen im Kopf. Es geht rund. Nina Hagen im Kopf. Das kommen und kommen und kommen. Bei mir kann man das ja machen. Ja. Ja, woanders muss eine halbe Stunde früher sitzen und ruhig sein. Ja. Hier muss ich drauf warten, bis ihr aufhört zu reden. Ich möchte ich mal hören. Beim Kuchenbacken vielleicht. Damit der Kuchen nicht einfällt. Habt ihr schon was rausgefunden seit Donnerstag? Ja, dass du immer zu spät kommst. Nö, nö. Sehen wir doch gerade. Ja? Habt ihr schon was rausgefunden? Nur auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nicht mehr sehe. Du musst dich durch den Busch kämpfen. Wuschel, wuschel. Das ist immer das Gleiche. Im Kino, überall. Man denkt, man hat es geschafft. Diesmal sitzt keiner vor einem. Kommt in letzter Minute noch der Größte überhaupt. Gerade der. Eine Minute nach der letzten Minute. Der Film schon angefangen. Ja, Mann. Ja, ja. Ran. Ja, sind, aber, ja. Nur auf die Spiegel aufpassen. Setzt sich alles noch vorhin. Immer ran. So, jetzt vielleicht. Nur Prakash kommt noch rein. Das wird auch noch schlimm. Na gut. Kleinen Kopf. Was ist eigentlich ein Großkopf? Wasserkopf. Blumenkohl? Das sind die Ohren. Nach Tschernobyl oder was? Großkopf, das sind die Seiten. Dabei. Ja, alles klar jetzt? Na gut. Ja, einer hat. Wer fängt an? Wer macht das Fass auf? Ich habe festgestellt, mir bringt es nichts und ich sitze trotzdem hier. Was? Mir bringt es nichts, aber ich sitze trotzdem hier. Na, dann bringst du mir wenigstens was. Du meinst, das ist intellektuell drin. Nee, keine Vorteile. Na gut. Noch einer, der mir was erzählen will. Zustandsberichte. So, jetzt wisst ihr, jetzt kommt Prakash noch rein mit der Flasche. Flasche Wodka, Flasche, die Flasche. Zwei Flaschen auf einmal. So eine große Flasche. Der hat diese Meer in die Welt gesetzt. Mit den Flaschen. Na gut, ja, wer ist? Sind doch einige zum ersten Mal da? Ja, ne? Die haben doch bestimmt jetzt viele Fragen. Ja, dafür zahlt ihr 12 Euro. Ja, dann musst du aber was verkriegen jetzt. Was? Ich meine, weißt du, du musst ja viele Fragen dafür stellen. Ja, ich würde was Nützliches. Bitte? Was Nützliches. Nützlich? Ja. Was würde ich hier? Da fragst du mich zu viel, warum du kommst. Das, manchmal ist das ganz nützlich, ja. Dass man erstmal zuhört, was so alles läuft. Und wenn man dann was dran auszusetzen hat oder was fragen möchte, dann fragt man. Oder was nicht versteht vielleicht. Ja. Na gut. Du hast schon mal zumindest gemerkt, dass keiner Respekt hier hat. Merkst du das? Ja, aber ich soll hier was leisten mit solchen respektlosen Gestalten. Und dann sagen sie hinterher, es bringt mir nichts, weil da sind so viele Störenfriede. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Aber ihr macht es ja nichts. Sie haben nicht gesagt, da sind zu viele Störenfriede, deswegen bringt es ihr nichts, sondern sie hat gesagt, es bringt mir nichts. Ich komme. Hörst du? Jetzt. Nicht, weil zu viele Störenfriede sind, das hast du jetzt. Jetzt kommt der Quasselsack wieder raus. Man muss ihn nur anstechen, schon ist er am Quasseln. Lass ruhig an. Ich merke mal, wenn du eine Eröffnung hast, wenn du was so brauchst. Und lass ruhig an. Ja, die wollen nicht, lass es aus. Ich will die auch gar nicht mehr sehen. Lass die, mach aus und geh. Lass es jetzt. Es ist ja zu viel Aufregung. Ja, gut. Dann lass es. Aus. Sonst ist die Zeit vorbei und wir sind übers Licht nicht weggekommen. Naja. Also ich versuch's mal, ja? Ja. Also das Relative und das Absolute. Also das Relative ist ja das Leben hier, dass ich jetzt hier mich angezogen habe und geduscht und bezahlt und so weiter. Ah. Ne? Und wie stehen die im Zusammenhang? Also das kriege ich manchmal nicht mit. Ja? Gibt es also, da zwei, ja? Naja, aber es wird ja immer gesagt, also manche sagen eben, ich gibt es ja gar nicht, ich muss ja auch nichts machen, ich muss nicht einkaufen, ich muss nicht bezahlen. Die sieht man auch nie wieder. Ich danke. Ja, und ich finde das verwirrend. Wie gibt es da, ist da irgendwas, gibt es da eine Verbindung, ist das eine in dem anderen oder wie ist das? Keine Ahnung. Auch geil. Keine Ahnung. Was auch geil. Ja, sie fängt ja was mit, bastelt sich an Zweien hier rum und möchte nicht mehr, dass ich das zusammenführe, was sie gerade auseinandergefusselt hat. Macht irgendwas relativ und das andere ist absolut und dann baut sie da noch einen Sandbaukasten und da noch was hin. Ja, du hast doch gesagt, neulich hier an der roten Ampel muss man stehen bleiben. Ja, das ist ein absolutes Stehenbleiben. Es ist absolut rot und du wirst absolut stehen. Oder du fährst absolut durch. Das ist absolut 3 Punkte. Absolut. Und da musst du absolut zu Prakash noch was anhören. Weil er freut sich darüber. Es ist immer alles absolut. Ja, alles. Der nächste Schluck Kaffee, das nächste Wort, der nächste Ein- und Ausatmen, der nächste scheiß Gedanke. Aber es gibt keine Trennung. Da, zeig mir mal, was da getrennt sein soll. Und was von was? Da musst du schon ganz schön anstrengen, um das zu trennen. Da musst du schon ein Konzept von Relativ haben, ein Konzept von Absolut, ein Konzept von Einheit, ein Konzept von Zweiheit. Du musst schon ganz schön dich anstrengen, damit du überhaupt Zweiheit schaffen kannst. Ja. Sei doch mal faul. Was? Sei doch einfach mal faul. Da bin ich ja schon mal. Du bist nicht faul. Habe ich doch, wenn ich dir zuhöre, da bist du schon ganz schön am Arbeiten an deinen Konzepten. Ich will dir ein bisschen hier ein bisschen Stoff geben. Oh! Auf Der ist vernünftig. Ich auch. Kurve gekriegt. Nein. Aber der kann nicht respektlos sein. Die Quassel, guck mal, die kann auch, die absolute Quasseltante, ja. Ich kann das auch, was du kannst, aber es kommt nicht so gut. Aber dann bleib zu Hause damit. Ja, es kommt nicht so gut wie dein. Und damit muss man sich ja beschäftigen. Stell dir das mal vor, absolute Gelegenheit, mal richtig einen drauf zu hauen. Kommt er wieder. Warum bleiben die nicht zu Hause, diese Quasseltanten? Genau deswegen. Hör dir das mal an. Also alles bodenständig. Dann wundern sie sich, dass ich die Termine weniger mache und die Schnauze voll habe langsam. Musst du dir mal vorstellen. Warum kommst du nicht mehr nach Köln? Warum kommst du nicht nach Hamburg? Warum machst du das nicht? Wenn man solches Zeug sich anhören muss. Ich habe doch jetzt eine gute Frage gestellt, oder? Ja. Nur mir zu gefallen, oder was? Nein. Ja. Das kann ich auch drauf verzichten. Das interessiert mich. Ach Gott, auf einmal wieder. Eben hast du noch gesagt, nur damit du mir ein bisschen Futter gibst. Nein, lass mal. Oh, ja. Davon will ich nichts mehr hören. Was? Ich bin ja nicht der Kasper, der Futter braucht, damit er Kasper-Theater spielt. Also die Trennung von relativ und absolut ist eine Idee. Ja, wie alles. Wie alles. Und das alles passiert und geschieht, wie was du sagst, es ist immer alles vorbestimmt. Das ist auch nur ein Konzept. Ja, dafür musste ja erstmal irgendwas sein, was vorbestimmt sein könnte. Gibt es alles als Vorstellung, aber wo ist es? Zeig mir das. Im Leben, dann unter dem Leben. Ja, aber du musst erstmal die Idee vom Leben haben, dann musst du eine Idee vom Karma haben, dann musst du eine Idee von dem haben, eine Idee, dass es dich gibt, und dann kommt dieser ganze andere Scheiß dabei raus. Eine Idee zeugt die andere Idee, das ist ja Wahnsinn, ne? Da war ich gestern Abend dann mit beschäftigt, wieder mit dem Vorbestimmt. Ja. Die Frage ist mehr wesentlich, wer muss das wissen, ob überhaupt nicht. Und was hast du davon, wenn du weißt, ob es vorbestimmt ist oder nicht? Was bringt es dir? Welchen Vorteil wünschst du dir dadurch, wenn du weißt, es ist vorbestimmt? Dass du dich dann zurücklehnen kannst und sagen, es kommt alles, wie es kommt. Ja, und dann? Glaubst du nur daran? Und dann so wackelig, fragil, dieses kleine Verstehen, bis du dann wieder irgendwas machst und dann sagst, scheiße, das habe ich doch wieder gemacht. Naja, das ist total wackelig. Lass doch mal, wir reden gerade hier. Immer mit Gott, oh Gott. Zu Hause bleiben in der Frage. Das ist ganz wackelig. Bitte? Das ist total wackelig, aber alles ist immer wackelig. Ja, aber du weißt, du alles verstehen, was kommt und geht auch wieder, ist alles auf Eis, das schmilzt wieder hin wie Eis in der Sonne. Sobald irgendwas anderes passiert, der Umstand sich ändert, ist das ganze Verstehen weg. Total futsch. Du musst dich ständig anstrengen, dieses scheiß Verstehen aufrechtzuerhalten. Ich habe jetzt verstanden, ist alles vorbestimmt. Da musst du ständig daran erinnern und auch noch dran rumbasteln. Und deinem Karma oder irgendwas. Alles ist das kleine Verstehen oder alles. Alles total bedingt an eine kleine Anstrengung. Und diese kleine Festplatte Menschsein, der dann die Möglichkeit hat, nochmal an die Stelle zu gehen, wo gerade das Verstehen sich befindet. Vorbestimmt, okay, kann ich nichts machen. Fertig. Ja? Alles aus Angst, ne? Ja. Grundstimmung Angst. Hauptsache Schuldabweisung. Ich war es nicht. Alles vorbestimmt. Meine letzte Verteidigung. Ich bin dumm, aber ich kann nichts dazu. Es war vorbestimmt. Wenn es bestimmt wäre, wäre ich jetzt schlau. Ja. Das hört sich dann ganz schlau an. Ich weiß jetzt, dass ich nur dumm bin, weil ich schlau nicht hätte schlau sein sollen. Aber so schlau bin ich. Wie viel lügt man sich in die Tasche und wie viele Eier braucht man, damit man einen Huhn dabei ausmacht? Und wir basteln und wir basteln und wir basteln. Wir puzzeln am Puzzeln, Puzzle, Puzzle, Puzzle, Puzzle. Und ist das Puzzle jetzt Einheit oder ist das Puzzle Zweiheit und es gibt zwei Puzzle oder ein Puzzle, der Puzzler verschieden vom Puzzle, blablabla. Und hat der Puzzle ein Karma, hat er beim letzten Puzzle auch schon gepuzzelt? Puzzle. Und wer ist das, der da puzzelt? Kenn ich den vielleicht? Muss ich dem näher gekommen? Wo kommt der her? Warum hat er überhaupt angefangen zu puzzeln? Wo kommt das Puzzle her? Wahnsinn, ne? Es hört nie auf mit dem Wahnsinn, den Versuch des Bewusstseins, sich selbst zu finden und da eine Ordnung reinzubringen. Ne? Und aus was? Nur weil es Angst hat, dass das Geliebte vielleicht mal was macht, was es nicht möchte? Das geliebte Bewusstsein möchte das Bewusstsein beherrschen, damit das Bewusstsein nicht irgendwas macht, was dem Bewusstsein nicht gefällt? Hm? Also Angst und Kontrolle. Alles ist Angst. Die ganze Existenz ist Angst. Die Existenz möchte die Existenz beherrschen, damit die Existenz möglicherweise nicht das macht, was der Existenz nicht gefällt. Oh Gott. Die arme Existenz. Und ich dabei, was mache ich dabei? Wenn sogar die Existenz Angst hat. Wo bin ich denn dabei? Bin ich vielleicht ein Produkt der Angst? Meine Eltern hatten Angst, dass sie alleine nicht zurechtkommen, brauchten Sinn im Leben. Bin ich deshalb gekommen, aus lauter Angst? Dass sie nicht allein sein konnten oder dass sie eine Altersversorgung brauchten, weil ich dann arbeiten musste. Alles nur zweckgebunden, aus Angst. Überall, weltweit, ganze Universum, jedes Küken ist aus Angst der Henne entstanden. Ja, was jetzt? Jetzt machst du Angst. Ja, ich bin nicht der Erste, der darauf hinweist, dass das ganze Universum getrieben ist, allein von Angst. Das ganze Universum oder hier nur? Alles, die ganze Universum, die ganze Existenz ist getrieben. Das ganze Bewusstsein, getrieben nach der Suche nach sich selbst aus Angst, dass es allein die Idee, dass es sich kennen muss, damit es sein kann, was es ist, dass es sich kennen muss, um zu sein. Dieses kleine, zweifelhafte Bewusstsein, was denkt, es müsste sich kennen, um zu sein. Uiuiui. Es müsste bewusst sich bewusst sein. Hilf mir. Und dann sollte man sich selber da noch rausnehmen, man ist nur ein Produkt dieser Angst. Die immer weiter sich führt. Das hört ja nicht auf. Ja, sag ich doch, es geht immer weiter. Konnte das gestern vorgestellt, da mit ihren 38 Jahren und irgendwie, jetzt langt es dann mal so, ne? Ich kann das total gut nachvollziehen. Ja, mir geht's genauso, oder? Oder was? Was wolltest du damit sagen? Hau sie doch alle rum. Hau doch mal rein. Friss nicht alles in dich rein, hau sie rum und klein. Wenn du es kannst, wenn du das Echo verträgst. Ja, die Konsequenzen. Ja, die Angst wieder. Du möchtest gerne, aber hast Angst, dass es dann möglicherweise zu eins oder einer zurückhaut. Aus Angst. Ja, aber über der Angst liegen ja. Letztendlich ist Angst ja völlig in Ordnung. Ich sag nur, das alles ist Angst. Ja. Ich mache da ja kein Negativ draus. Ich will nur sagen, da braucht sich keiner für rechtfertigen, dass er Angst hat. Und dadurch aggressiv wird und das Ganze. Alles Resultate aus dieser Grundangst von Existenz. Dieser Grundaggression des Seins. Karl? Was? Lebst du gerne damit? Nee. Jeder Moment ist scheiße. Warum soll ich da gerne mitleben? Ich kann nur nichts dagegen tun. Aber du lebst doch. Wer sagt das? Ich sehe dich. Ja, aber ist das ein Beweis? Ich fühle dich sogar. Ja. Was heißt hier Beweis? Ja, das ist alles nur Hörensagen und Hören gefühlt und gedacht und Gott, das ist alles zu spät. Alles Erinnerung schon. Ja. Alles Vergangenheit. Aber du meinst das nicht ernst, was du da sagst? Klar meine ich das. Ich meine, ich sage dir ganz offen, es wird keinen geben, der jemals Glückseligkeit genießen kann. Es hat noch nie einen gegeben, der glücklich war. Dafür sitzen die schon lange hier, du. Glaubt ihm keiner. Ich sage ihm schon seit mehr als 10, 15 Jahren, dass keiner die Freude jemals erleben wird. Du kannst sie sein, aber du wirst sie nie erleben. Es wird sie nie erlebbar sein in dieser sogenannten Scheinwelt von relativen Erfahrungen. Keine Chance. Ja, also Scheinwelt. Scheinbar. Was? Das ist nicht wahr. Ich habe immer noch den Verdacht, du meinst das ganz. Ja, aber dann nicht genau. Ja, Na doch, das hängt ganz schön nicht zusammen. Ja, ich habe keinen Zweifel. Also ich höre dich und du hörst dich an, dass du mit deinem Zweifel beschäftigt bist. Schön, ich finde das gut. Du redest Angst, ja? Nein, ich zeige da drauf, da wo zwei sind, ist Angst. Okay, aber und in dieser sogenannten Welt sind immer zwei, du und die Welt und du das Bewusstsein. Es gibt nur die Erfahrung in Zweiheit. Und da wo zwei sind, ist immer Angst. Jetzt habe ich, also meine Erfahrung von Zweiheit, wenn du von Angst sprichst, ist automatisch, und das merke ich in meinem Leben, in meiner Umwelt, nicht manchmal sehr bei mir, aber das ist sofort die Hauptdualität ist, wenn jemand von Angst redet, ist, dass jemand auf der anderen Seite von Liebe spricht. Also als Gegenpol. Ja, genau. Das ist eines der... Wie man die Angst bewältigt oder so. Genau. Weil dann machen sie ein Liebeskonzept draus. Aber auch das ist eins. Ist auch außer Angst. Die wollen ja die Angst bewältigen, weil sie Angst vor der Angst haben. Okay, aber ich könnte auch gleichzeitig dann von Angst als Liebe sprechen, oder? Du kannst alles sagen. Ja. Das ist mir eigentlich wurscht, was sie da sagen. Bloß wenn mich einer fragt, was ich davon halte, sage ich, das ist eine Angst, und sogar, dass man dann Liebe, die Idee von Liebe aufkommt und Gott, ist aus Angst. Sogar der Gott, die Religion, alles, was aus der Angst kommt, ist aus Angst entstanden. Meinst du, es ist wirklich... Du sagst, es ist das Universum, ja? Okay, dann sag ich, vielleicht ist es nur Deutschland. Das war jetzt nur so ein Gedanke. Ich muss ja mal gucken, was du mitmachst. Nein, ich denke an die alten Gnostiker, die dieses Schlangensymbol hat, wo die Schlange auf ihren eigenen Schwanz guckt und den Schwanz als eine zweite Schlange erlebt. Und da ist sofort eine Angst gegen sich selbst. Guck, er hat Angst. Guck mal, wie er aus Angst in die Tasche greift. Gott. Holt seine Freundin wieder raus. Gott, oh Gott. Nein, das ist ein altes Zeichen der Gnostiker, wo die Schlange das Bewusstsein auf sich selber schaut und aus Angst vor sich selber dann, weil es denkt, es gibt eine zweite Schlange, alles Mögliche aufbaut, nimmt den Schutzpanzer, alles, was man machen kann, damit man das, die Angst bewältigen kann. Auch sogar die Liebe des anderen, die Nächstenliebe, kommt aus der Angst vor dem Nächsten. Aber es nimmt trotzdem die zweite Schlange. Nein, es gibt keine zweite Schlange, das ist das Problem. Bloß, indem du eben wach wirst, bei jeder Realisation gibt es ein Seher und etwas Gesehenes. Das ist die Schlange, das Bewusstsein, was sich als Seher und Gesehenes erfährt. Und dann gibt es dann die ganz subtile Möglichkeit, dass es dann eine zweite Schlange gibt. Nämlich, dass du getrennt bist von dem, was du erfährst. Das ist deine grundlegende Erfahrung der Trennung. Bloß, ob die jetzt real ist, das ist die Frage. Bloß aus dieser sogenannten scheinbaren Trennung, die du nicht ablegen kannst, die ist scheinbar da. Die ist auch... Das ist ein Beweis eigentlich. Jeden Moment, wo du als Seher getrennt bist von dem, was du siehst. Und alles, was du versuchst, ist dann deine Vereinigung zu schaffen mit diesem Geliebten, was du siehst. Das ist eine Liebe und Intention der Vereinigung. Aber desto mehr du das vereinen willst, trennst du das. Alles, was du von dem Moment tust, das zu überwinden, aus Liebe, durch Verstehen, ist aus Angst, dass es da möglicherweise doch eine zweite gibt. Oder dass du das musst. Das ist also nur Notwendigkeit direkt. Von vornherein ein Wahnsinn. Und ich sitze hier und sage, ja, das wirst du nicht abstellen können. Jede Erfahrung ist eine Angsterfahrung. Jede Erfahrung ist eine Getrenntheitserfahrung. Und relativ. Du kommst da nicht gegen an. Da kannst du noch so viel Liebe in deinem Herzen haben, du wirst dich still immer noch als getrennt erfahren. Keine Chance. Du musst sein können, was du bist, mit und ohne diese Erfahrung von Getrenntheit. Und was das ist, was mit und ohne ist, kennt keine Liebe, keine Angst oder irgendetwas, worüber man sprechen kann und niemals sich selbst. Allein das ist das, was... Wenn überhaupt, das Ende jeder sogenannten Leiden, des Leiders, des Ängstlichen oder was immer das bedeutet. Aber die Angst kriegst du nicht weg. Das Leid kriegst du auch nicht weg. Die Getrenntheit kriegst du nicht weg. Du musst sein können, was du bist in der Anwesenheit dieser sogenannten Getrenntheit und Angst. Und wenn du es vielleicht schaffst, wo ist mit den ganzen anderen? Bist du so irgendwo egozentrisch, aber ich habe so viel Liebe, mein Herz ist so auf. Aber was ist mit den ganzen anderen? Was auch immer, die rumlaufen, wo das Bewusstsein rumläuft und Angst hat und irgendwelche Kinder tot macht oder irgendwelche Sachen. Was läuft denn auf der Erde aus Angst? Alles aus Angst. Und das wird auch nicht aufhören. Und du musst sein können, was du bist mit diesem Ganzen. Was immer das bedeutet. Es gibt immer dieses polare Thema. Es gibt Liebe und es gibt den Hass hier in dieser Welt. Aber beides ist eine relative Sache. Und die Liebe ist da, damit man möglicherweise die Angst oder den Hass balancieren kann. Das versucht immer eine Harmonie herzustellen, die aber meistens umkippt. Und was meinst du, wenn du sagst, du musst sein können, was du bist? Du bist, was du bist. Mit und ohne. Ich bin, was ich bin. Ja. Und das, was du bist, muss ich nicht kennen, um zu sein, was es ist. In der Anwesenheit. Aber das Phantom, was morgens wach wird, ja. Diese Anwesenheit hat immer Angst. Das Phantom hat immer Angst. Dieses zweifelhafte Wesen, was morgens wach wird, ist immer im Zweifel. Egal, was es sagt, was es tut, was dabei rauskommt, ist immer zweifelhaft. Wie, was also ich dir gesagt habe. Paradox, ich kann doch nicht sein, was ich bin. Also ich. Du kannst nicht sein, was du bist. Du bist auch ohne das Phantom, was du bist. Was morgen wach wird, kann nur wach werden, weil du bist. Mehr nicht. Wisst ihr, so schnell geht das gut. Was? Wir schaffen das schon. Was? Ich kann das nachvollziehen. Ja, es soll ja auch an die Substanz gehen. Es soll ja nicht hier an der Oberfläche leichte Gesülze von Niveau und Ding. Wenn, dann soll es auch ans Eingemachte gehen und dann soll es auch irgendwie, entweder man ist dann oder nicht. Und wenn ja, dann ja, und wenn nicht, bye bye. Vielleicht in ein paar Jahren. Wer weiß. Was meinen Sie unter Phantom? Dich. Du bist ein Phantom im Moment. Das, was fragt, ist ein Phantom. Das Sein würde nie fragen, was meinst du damit? Nur ein Phantom fragt, weil es wissen will. Das ist ein Phantom. Also ich bin ein Körper, meinst du? Nee, du bist auch Geist. Auch der Geist ist ein Phantom. Geist ist Phantom. Jo, Geist ist Phantom, Gewahrsein ist Phantom. Alles ist Phantom. Worüber man sprechen kann, ist alles Phantom. Alles Teil der Phantomwelt. Du könntest sagen, ist alles ein Aspekt der Verwirklichung, aber nicht die Wirklichkeit. Und nur Aspekte wollen wissen, was Aspekte sind und was andere Aspekte sind und haben eine Notwendigkeit von, dass sie wissen müssen. Nämlich die Natur von Sein ist schon Wissen, das muss nicht wissen. Das ist in seiner Natur Wissen. Dein natürlicher Zustand ist Wissen, das braucht nichts Wissen. Nur dieses Phantom, was morgens wach wird, was geboren wurde, was eine Idee ist, braucht dann andere Ideen, um zu überleben. Und dann versucht es, die anderen Ideen zu bewältigen und zu wissen und zu kennen. Und aus was auch immer, aus Angst, Existenzangst versucht es dann sogar, sich unsterblich zu machen oder irgendwas. Das Sein muss bestimmt nicht unsterblich werden. Also das, was nie geboren ist, wie soll das sterben? Also alles, was kommt und geht, ist Phantom. Und was immer Schmerz hat, ist ein Phantomschmerz. Ein Phantomleid. Aber wie kann man das wegkriegen? Wie ist das möglich, dass man das. Allein der Versuch ist strafbar, weil wenn in dem Moment, wo du das versuchst zu ändern, bist du selbst ein Phantom. Aber was sollst du machen? Aus Liebe bist du, wenn beim Wachwerden wird, auch das, was du bist, und aus Liebe zu dem, was du bist, versuchst du das Beste draus zu machen. Die gute Intention, dass man das Beste draus macht. Was man kann. Also die Intention ist immer gut. Aber guck dir das die Resultate an. Schon verrückt. Ja, die Resultate sind, dass 7 Milliarden Intentionen, menschliche Intentionen, jeder gegen die andere Intention. Aber jeder hat eine gute Intention. Jeder möchte das Beste für sich. Jeder. Die Nächstenliebe fängt da an und nicht mit dem, der als nächstes kommt. Das kann man nicht ändern. Das ist einfach ganz natürlich. Was soll man machen? Man ist sich selbst der Nächste, so, ob du willst oder nicht. Und der andere ist auch sich selbst der Nächste. Und dann kommen zwei sich selbst der Nächsten, peng, peng. Jeder hat dann seine kleinen. Auch die Ideen von Liebe sind genauso viel wie Leute auf der Welt, so viele Ideen von Liebe gibt. Und meine Liebe ist bestimmt anders als deine Liebe, oder? Und dann kämpfen zwei Liebende zusammen. Und das nennt man Ehe. Und jeder denkt dann, wenn du mich liebst, musst du das so machen, wie ich denke, wie du mich lieben sollst. Und müsstest. Und was ich mir aus Liebe vorstelle. Gott, ist das halt. Es ist überall Krieg. Du kannst nur Krieg erfahren. Frieden ist unerfahrbar. Was erfahrbar ist, ist Krieg. Haben, kriegen, wollen, irgendwas. Aber was sollst du machen? Das ist nun mal die Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Unendliche Male in unendlichen Aspekten, die sich verwirklichen, aber gute Intentionen haben. Das ist kein Trost, es ist einfach so. Aus der Gutheit kann nur Gutheit kommen. Und jeder, der hier sitzt in seiner Natur, ist Gutheit. Und aus der Gutheit kann nur Gutes kommen. Aber es gibt halt so viele verschiedene Gutheiten, die kommen. Und die Variationen von Gutheiten, dass jede Gutheit gegen die andere Gutheit kämpft. Welche Gutheit ist besser? Welche Liebe ist größer? Meine Liebe ist unkonditioniert, ist deine noch konditioniert und so. Man vergleicht dann sogar die Art und Weise, wie Liebende sich lieben, oder? Gott, wie ist deine Ehe? Ich habe viele, weltweit, dann kommen irgendwelche Leute mit einem offenen Herzen. Dann sind sie noch Meister mit offenen Herzen und sagen, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt so in meinem Gewahrsein, verweile in meiner Brust und mein Herz ist so weit und ich umschließe alles und sag Gott, ja, geh nach Hause und lass mich aber damit in Ruhe. Und wollen mich dann überzeugen. Aber ich habe mit Mutschi hab ich so resoniert. Ich sage, ja, oh Gott, dann bleib da. Aber lass mich doch in der... Bitte, bitte, bitte. Geht. Was? Ja, es ist verrückt, ne? Mit Eckart habe ich so gut mich unterhalten können. Ja. Glück auf. Glück auf. Sei ja. Und da ist immer dieser Wunsch, in dieser dass es in dieser Phantomwelt ein bisschen mehr. Ja. Eckart Tolle, die neue Erde. Was? Die neue Erde. Die neue Erde. Das neue Buch. Seit 5 Jahren, die neue Erde. 2012, dieses Jahr soll es passieren. Am Ende des Jahres, am 22. Dezember, ist der Weltaufgang. Die neue Erde. Also bist du der Mann, bist du nein, Weltaufgang. Da geht der Welt ein auf. Alle sind erwacht. Oder eine ab. Erst ein Lichtlein, das ist das dritte Advent wahrscheinlich. Dann laufen Weihnachtsmann. Oh. Meinst du, dieser Wunsch ist Schrott, nichts wert? Nein, das ist eine gute Intention, wie alles. Aber auch der im Iran, der mit dem Atom, der hat eine gute Intention für sein Land. Und auch der im Israel hat eine gute Intention. Und Miss Merkel und Sargosi und Obama und Mr. Bush hat eine gute Intention. Ich spreche keinem die Intention ab. Es gibt nur gute Intentionen, bloß wir sind halt immer gegeneinander. Also jede Nation und jeder Mensch. Und auch hier gibt es so viele, jeder hat eine gute Intention hier. Sonst würde man das gar nicht aushalten. Wenn ich nicht sehen würde, dass jeder eine gute Intention sich hat, aber er kann nicht entscheiden, wie er sich verhält damit. Und was dabei rauskommt, dann kann ich ja noch nicht sitzen und mit euch reden. Das war immer so eine schöne Geschichte, wenn es nur 10.000 Menschen gibt, die wirklich in ihrem ganzen Herzen irgendwie Frieden für die Erde wollen, dann würde es Frieden geben. Ja, das ist Eckart Tolle. Das ist so Eckart Tolle messen. 10.000 nur. Ich weiß nicht, also von mir aus auch. Wir hatten in den 70er Jahren immer diese 3.000, das kann eine Kommune noch ertragen, da kann man noch demokratisch sein. Alles, was da drüber geht, geht nicht mehr. Es gibt da solche viele Konzepte, oh Gott. Oh Gott. Dann die Lichtkreise, die war dann, oh, und die, dann war, oh. Mit den Kornkreisen in den Lichtkreisen sitzen. Jetzt halten wir uns alle mal in den Händen und dann denkt man nur an was Schönes. Und sehen, da haben sich alle im Bett wieder gefunden. Ja. Bett im Korn. Ne, es kommt ja immer aber auch was bei raus. Das ist ja nicht alles schlecht. Ne? Na, es ist aber wirklich verrückt und wirklich jeder, egal, auch der Vergewaltiger und der Kinderporno und Dings, die haben alle eine gute Intention. Die Intention ist immer ganz subtil Frieden. Jeder hat eine Friedensintention, egal was er tut. In jeder Handlung, in jedem Gedanken, alles, jede Intention, jede Aktion ist eine Intention zum Frieden. Wenn du Hunger hast, Frieden für den Bauch, Essen. Wenn du denkst, willst du eine Lösung finden für ein Problem. Und in der Lösung wäre Frieden wieder, eine Harmonie. Also jede Intention ist eine Harmonieintention. Ständig. Auch der Baum, der so wächst oder so wächst. Ständig Intention zum Frieden, also zur Ruhe. Aber desto mehr dich die Ruhe herstellen willst, bist du beschäftigt und unruhig. Also indem du die Ruhe haben möchtest, bist du unruhig. Das ist die Uhr der Zeit, die die Zeit am Gange hält. Weil in der Zeit willst du die Zeit abschalten, aber du kannst die Zeit nur in der Zeit abschalten, aber dadurch kreierst du wieder die Zeit, um die Zeit abzuschalten. Das ist bescheuert. Aber so ist das Bewusstsein. Also ich denke, ich verstehe das. Es gibt diesen Wunsch nach Frieden, der aber wirklich dann nur auf dieses kleine Ich umgerichtet ist, auf meine Familie. Die ganze Welt. Auf meine Religion. Gibt es nicht aber auch das, was irgendwie auf... Ja, der ganze Universum möchte Frieden, aber schafft es nicht. Allein der Wunsch nach Frieden schafft Krieg. Meinst du nicht, dass es einen Wunsch gibt? Ja, es ist ein... Der so muss, der Nein, geht nicht. Das ist so, der Wunsch zur Wunschlosigkeit lässt dich wünschen. Der Wunsch, keinen Wunsch zu haben, bleibt ständig da. Du wünschst ständig, dir nichts zu wünschen. Aber den Wunsch kriegst du nicht weg. Das Wünschen zum Nichtwünschen ist das Schlimmste. Die Intention zu keiner Intention hält jede Intention am Leben. Egal, was du tust oder nicht tust. Damit hältst du es am Gange. Die Intention ist gut, aber... Aber damit kreierst du ja immer die zweite Seite ja auch, mit der Intention. Ich will etwas, damit ich das, was den was anderes nicht haben will. Genau. Tja, und meistens kriegst du das, was du nicht haben willst. Und damit verstärke ich beide Sachen. Nö, du kreierst beide Sachen. Ja, meine ich. Verstärken nicht. Mit dem einen kommt das andere. Wenn du Frieden willst, kreierst du gleichzeitig auch Krieg. Ja. Beides kommt zusammen. Das Gute, wenn du Gutes willst, schaffst du auch. Du musst ja ein Gegenteil bilden damit. Damit du überhaupt Gutes wollen kannst, musst du ja wissen, was schlecht ist. Indem du weißt, was schlecht ist und das Gegenteil willst, kreierst du beides. Verrückt. Du willst Frieden, aber weil du Frieden willst, hast du auch die Idee vom Krieg. Ja, ich will gar nicht Frieden, wer kein Gegenteil hat. Ja, aber das ist doch auch dann, du kreierst etwas Besonderes. Ein Frieden, der kein Gegenteil hat. Wieder ganz arrogant. Und ich weiß dann, was Frieden ist. Meine Ansicht. Nein, du bist so. Da müsste doch jeder mit einverstanden sein, wenn kein Krieg mehr ist, dass wir dann Frieden haben. Ne? Also schaffen wir erstmal den Krieg ab. Dafür müssen wir Krieg spielen. Wir müssen erstmal alle Krieger umbringen, damit wir Frieden haben. Frag mal jeden Soldaten, der in den Krieg geht. Warum gehst du in den Krieg? Ja, ich will Frieden schaffen. Jeder Soldat geht. Frag mal einen Amerikaner, frag mal irgendwen, die kämpfen alle für den Frieden. Egal wer. Jeder Terrorist kämpft für den Frieden. Er sagt, ich muss jetzt erstmal was Schlechtes machen, damit dann was Gutes entsteht. Jeder kämpft für den Frieden. Du kämpfst jetzt für den Frieden, für die Idee von Frieden ohne Gegenteil. Liebe ohne Hass. Da kämpfst du auch für. Da bist du voll engagiert und fühlst dich wirklich voll im Recht. Wie alle eigentlich. Jeder ist immer im Recht. Und jeder weiß es bestimmt besser als der andere. Also absolut. Da bin ich mir ganz sicher. Wer sonst? Wer sollte es sonst wissen? Wenn nicht ich. Ich spreche ja nur aus, was jeder von euch in sich trägt. Ist ja nicht irgendwas, was ich jetzt neu erfinde. Aber dann bestätigt jede Intention im Grunde genommen die Zweiheit. Ja, die kommt ja aus der Zweiheit. Und die Zweiheit braucht die Zweiheit. Und jede Intention, dass die Zweiheit aufzuhören, bestätigt die Zweiheit. Weil jedes Verbinden wollen bestätigt, dass da zwei sind. Weil du etwas vereinen willst, bestätigst du ständig, dass da zwei sind. Weil du etwas friedlich machen willst, bestätigst du, dass da Krieg ist. Man ist verrückt, das ist Wahnsinn. Du willst was Schönes, aber weil du was Schönes willst, kreierst du auch das Hässliche. Allein weil du etwas als schön bestimmt, ist das Gegenteil davon hässlich. Also du kreierst das Hässliche, indem du sagst, das ist schön. Wenn für dich der Sonnenuntergang schöner ist als was anderes, dann ist das schön, aber das andere ist hässlich. Und wenn die Frau für dich schöner ist als die, dann ist natürlich, naja, Geschmackssache. Also je mehr ich was Schönes interpretiere, kreiere ich absolut den Chatbot, da ist der dann eigentlich dabei. Mitgeliefert. Ich bin also damit im Grunde genommen schuld, wenn ich so viel Blüten und alles Mögliche über die Welt schütte, dass es da hinten dampft. Je mehr. Ja. Ja, die, die Frieden wollen, schaffen Krieg. Das sowieso. Das ist alles scheinheilig. Also wer heil sein möchte, muss ja erstmal denken, er wäre nicht heil. Und jeder Moment, also Heil Hitler ist dann der innere Faschist, der dann besser weiß als alle anderen, was heil ist. Oder gesund ist. Oh, oh, oh. Da verliert er die Demenz, den Schrecken. Nee. Könnte man ja fast denken, bei Demenz vergisst man jeden Wunsch. Die arbeiten in der Schweiz an der Demenzpille. Bloß keiner merkt es. Die haben jeder schon mal probierweise eine genommen und jetzt wissen nicht mehr, wie es gepasst hat. Weil jeder hat die Idee gehabt, oh, wenn ich alles vergesse, geht es mir besser. Aber dann haben sie vergessen, warum sie alles vergessen wollen. Und möchten sich unbedingt wieder erinnern. Was wollte ich denn? Warum wollte ich überhaupt alles vergessen? Scheiße. Es läuft immer dumm, ich sag's dir. Egal was du machst, es kommt, wenn ich sage, ich meine es auch, es kommt wirklich immer nur Scheiße raus. Egal was du tust. Was? Das ist noch mehr Scheiße. Da muss ich noch mehr anstrengen, um nichts zu tun. Ich bin viel zu faul, um nicht zu reden. Das war, du musst dich wirklich anstrengen, um still zu sein. Das ist die größte Anstrengung. Musst du ständig was reinstecken da, dann wirst du auch einmal so hier, weil du still sein willst. Ist der? Darum kochst du so gern. Ich rede mich einfach aus, dann bleibe ich schlank. Das nennt man Verdünnungskur. Schlank werden wird geil. Na gut. Ja, Intention. Ne? Und wo fängt das ganze Scheiß an? Das ist der Punkt. Wo fängt diese erste Intention an? Aus was kommt die? Was ist dieser Urknall, den Gott gehabt hat, dass er wach geworden ist? Das nennt man Urknall. Was hat der sich überhaupt gedacht? Gottes Knall da. Warum ist der Arsch sich gewahr geworden? Was man die Frage ist. Nennt man Unfall, ne? Er hat nichts dazu gekonnt. Vor einmal war er wach. Und wenn das, was das Absolute ist, wach wird, kann es nur absolut sich realisieren als alles, was da ist. Nicht weniger und nicht mehr. Peng. In einem Peng alles da. Ach, Scheiße. Die kleine Wachwerden-Intention, das ist die Urintention. Und schon alle anderen Intentionen da. Alle Variationen von Intentionen sind in einem Peng da. Fang. Richtige Fango-Packe. Fackung. Fango. Was fange ich jetzt damit an? Fango. Oh, ja, ja. Ja. Das ist so ähnlich wie ein Traum, der ist ja auch auf einmal da und dann ist er wieder weg. Ja, wen? Wie du morgens wach wirst, du weißt gar nicht warum. Du merkst es schon so im Ansatz, dass gleich wird er wach. Und dann denkst du, Scheiße. Jetzt fängst du wieder an. Wisst ihr, als wenn ein Kind reinkommt, das weiß auch nicht warum. Vielleicht wollte Gott seine Mama finden. Oder es, Gott musste mal. Gott hatte Prostata-Probleme. Von Barabach. Naja, ja. Jetzt sind wir. Nö, es ist einfach, jetzt kannst du es nicht mehr rückgängig machen, weil es ist zu spät. Also die Wirklichkeit hat sich verwirklicht und jetzt geht es nicht mehr zurück. Alles, was du jetzt versuchst, das wieder zu stoppen, ist unmöglich. Du kannst nicht stoppen, was nie angefangen hat. Was? Allein das Stoppen hält es am Gange. Genau wie die Buddhisten das Rad der Wiedergeburt anhalten wollen. Indem du es anhalten willst, schaffst du wieder die nächste Geburt. Du musst erstmal geboren sein, damit du was anhalten versuchst. Und weil du schon geboren bist, das, was geboren ist, wird immer wieder geboren. Verrückt, ne? Eieiei. Kommt der nächste, Pipi. Ich glaube, es gibt da draußen auch ein Café, wo man Pipi gehen kann. Ja, ja. Kommt der nächste wieder. Der nächste Eierdieb. Na gut. Ja, noch andere Fragen vielleicht? Also es gibt nichts zu tun. Bitte? Es gibt nichts zu tun. Doch, alles Mögliche. Fernsehen, Kuchen backen. Immer was das Nächste ist. Was soll, das kommt doch eh. Das Nächste, wenn der Nächste Schluck Kaffee, der Nächste, was immer, der nächste Gedanke, der nächste Moment, ist eh zu spät. Der kommt sowieso. Das kommt die Idee, ja, wenn das Nächste ist, lass dich nicht aufhalten. Castro. Fidel. Warum kommt das Fidel Castro? Warum ist Castro? Das, die Existenz ist so lustig, sag ich dir. Die Worte. Wir gehen nach Castro, wie? Nach Kuba? Viel nur. Transporte. Castro. Welches Rohr? Nein, du kannst das nächste, was als Intention in dir aufsteigt, du kannst nur mal das bestimmen, auf was da kommt. Welche Idee sich da als Nächstes da manifestiert. Meine Güte. Manchmal, man kann sich ja nur wundern, was einem alles so einfällt. Ja. Oder was ich manchmal so rausblubbe, denke mal, Gott, wo kommt das denn her? Ich wundere mich auch, woher dieser Wunsch kommt. Und da hat irgendwie aber Kraft manchmal. Manchmal hat auch keine Kraft und es geht und kommt. Ja, aber manchmal musst du den Wunsch dann verfolgen und manchmal verschwindet er gleich. Du kannst das nicht mehr bestimmen, wie lange er sich aufhält. Oder du siehst eine Frau oder irgendeinen Mann oder irgendwas und du auf einmal so eine Verliebtheit da, so ein Wunsch, ein Ding und dann da hängt der. Entweder erfüllt sich und du sprichst mit dir und merkst, das ist wirklich nichts. Oder du siehst sie dir, musst ständig angucken und denkst, das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was. Entschuldigung, kannst du das mal ganz kurz? Ja, und deine Aufmerksamkeit, die geht immer automatisch dahin und wartest immer, wenn du aus der Tür gehst, ob die auch da. Du kannst nichts dagegen tun. Und wenn du das versuchst abzustellen, wird es noch schlimmer. Nein, da muss doch nicht mal da sein. Was? Der Geist kann das doch finden, ohne dass du das da ist. Das kannst du nur. Du hast dir einen vorgestellt. Nein, den habe ich mir dann herbeigesehen. Und das ist total ätzend. Ja, sage ich, habe ich doch gerade von geredet. Der muss noch niemals aus der Tür kommen. Hm. Wer schnarcht denn jetzt da? Frankreich hat nachts jetzt nicht zum. Bitte? Jetzt habe ich schon wieder gesehen und der interessiert mich nicht mehr. Weil ich mal enttäuscht. Es kommt und geht, wenn es kommt, wenn es kommt, es geht, wenn es geht. Du kommst nicht. Wie in den Beziehungen, wenn du versuchst, die zu beenden. Die ist dann zu Ende, wenn sie zu Ende ist, aber nicht einen Moment davor. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du noch mit 10 anderen Frauen ins Bett gehen oder irgendwas. Du denkst nur an die. Es gibt viele Techniken, eine Beziehung zu beenden, aber die ist dann zu Ende, wenn sie zu Ende ist. Und nicht einen Moment vorher. Und wenn die anfangen soll, fängt die an. Ob du willst oder nicht. Ist doch wunderbar. Wenn man eh nichts machen kann, macht man halt was. Probiert das ist ja nicht das Problem. Ach, da bist du gerade drin, oder was? Ach so, mit dir selber. Ja, das ist schon das kann man nicht, ob man mit sich selbst, diese Beziehung mit diesem Kasper hier, wann die angefangen hat und wann die aufhören wird. Jede Nacht hat man eine kleine Pause und dann morgens geht es weiter in den Mein Kampf. Oder Mein Krampf weckt auf. Mein Krampf. Es ist schon eine Lebensaufgabe, sich mit dem abzufinden, ne? Der dann morgens wach wird. Das ist echt eine Lebensaufgabe. Ja, nur mit dem nur bis zum Ende. Mit dem letzten Atemzug. Schafft. Dann ist man geschafft. Mit dem Körper ja. Mit dem Körper ja. Dann kommt der nächste Scheiß. Hör auf. Woanders ist auch scheiße. Deswegen genau. Muss das Ganze gut sein, damit es im nächsten Mal besser wird als dieses Mal. Das nennt man gesellschaftliche Spielregeln in Indien, weil sonst würden sich gegenseitig sofort abschießen. Ja. Das wäre sonst sofort zu eng. Wenn das nicht jetzt eine Lehraufgabe für dieses Leben wäre und für den nächsten Leben dann die Angst nicht hätte, als Hund wiederzukommen, dann würde man jetzt schon alle kaputt schießen. Nur aus Angst geht Gesellschaft. Zivilisation besteht nur aus Angst. Verkehrsregeln werden nur eingehalten, weil es dann Konsequenzen gäbe. Alles nur aus Angst. Zivilisierte Angst. Sonst würden sie alle hier noch mit der Keule sitzen. Die Frauen würden mit Beulen rumlaufen. Was? Jeder Mann hasst alle Frauen und jede Frau hasst alle Männer. Das wissen wir doch langsam. Aber mit ein bisschen Betäubung geht das dann schon. Heute muss man nicht... Heute saufen sie sich ein oder machen irgendwelche anderen und oder stellen sich das Bankkonto des anderen vor. Irgendeine Betäubung braucht jeder. Oder beamteter Lehrer oder irgendwas wird verführt dann immer. Ja, Sicherheit, was meinst du, was Sicherheit zieht? Wüstenrot, Sicherheit und welches Auto er fährt und ob er sich benehmen kann und man seine Mutter vorführen kann. Es zählt doch, ist doch nirgends eine Liebe drin. Liebe geht durch das Portemonnaie oder durch die Altersversorgung. Hm? Durch was? Wenn man alleine ist. Tod sitzt im Darm. Darum nennt man das Dharma. Der Dalia Dharma. Die Liebe geht durch den Magen, ne, und auf einmal bups. Hass geht durch den Hintern, oder? Das sitze ich jetzt mal aus. Ich brauche jetzt ein Kissen. So, diesen ganzen Scheiß kann man wirklich nur mit Humor ertragen. Also wenn man da nicht diese Komödie drin sieht, diesen ganzen Witzveranstaltungen, das ist die einzige Möglichkeit überhaupt. Ohne Humor ist es wirklich, das Drama ist unerträglich. Allein das Drama, dass man überhaupt ist, dieses einen Körper hat. Ohne Humor. Morgens aufstehen, oh, guck mal, ich meinen Finger. Dass man so Finger nimmt. Lach dich tot, das ist das beste Sterben und das in jedem Moment. Das geht auch noch nicht. Vorsagen gilt nicht. Vorlachen geht nicht. Ich habe nachher noch einen ernsten Termin. Hat man sich so ausgelacht, oder? Kein Lächeln drin. Am schlimmsten ist, wenn er nicht lachen darf. Das ist das Komischste. Das habe ich nur auch schon. Ostern letzten Jahres. Ja, wurden wir wegen Lachen rausgeworfen. Das ist Deutschland. Da könnte man wirklich sagen, Deutschland ist. Jetzt, ja. Und ja, es war jetzt, ja genau, jetzt kam die Polizei. Und du wolltest? Ja, sie lachen uns so laut hier. Das ist jetzt nicht der Ernst. Das ist nicht ihr Ernst. Das hätte ich mir auch nicht vorgestellt. 10 Jahre lacht man bis zum... Und dann kommt die Polizei. Und dann kommt eine Frau mit Kind. Woher wohnte da immer ein Typ, der war nie da? Über uns. Und dann kam die Frau mit Kindern. Boah, die hat mich gleich angemacht. Ich glaube, die wohnte immer. Ja, hoffentlich. Ja, wo die Talks vorher waren. Tja. Esch in der Stubenrauch. Da rauchte es. Und die Kinder trampeln jetzt immer oben rum, wenn ich meine Patienten behandle. Jetzt muss Christa hochgehen und sagen, reiß deine Kinder in Schach. Mach mal ein bisschen Rache, los. Halt deine Kinder im Zaun, ich muss unten arbeiten. Und dann sagen, bist du kinderfeindlich? Ja. Dann können sie nicht mehr wechseln. Na gut. Aber es hat uns die tolle Übung beschert, dass du dann keine Pause gemacht hast und alle 6 Stunden haben wir durchgemacht, ja, und durften nicht lachen. Das war die Übung. Wir mussten Kissen nehmen. Ja. Wir wollten so schnell wie möglich raus und haben ohne Pause weitergemacht. Das war echt. Ohne zu lachen. Boah. Wenig lachen. Ja, genau. Kissen gelacht. Über die Kissen, ja. Kissen gelacht. Das ist hart. Die hatte nichts zu lachen. Scheinbar. Nee, die war echt genervt. Ich habe sie ja gesagt, ich verstehe das total. Ich möchte nicht. Komm doch runter und setz dich hin. Nee, so weit komme ich jetzt doch nicht. Hm. Ja, aber du bist eingeladen. Umsonst. Da rollten die Augen erst ein bisschen, aber dann... Nee, meine Kinder. Na gut. Ja. Mein ganzes Weltbild zerstört. Welches Weltbild? Ja, was ich da noch so an Hoffnung hatte, die... Ja, was machen zu wollen, das verändern den ganzen Quatsch. Also irgendwie, es wird wieder kommen, aber es ist ja falsch. Ja, aber das steckt aber in jedem drin. Jeder ist ein Weltverbesserer. Den kommt Christi nicht klein. Der will seine kleine Welt verbessern, die seine Nachbarn, sein Freund oder seine Familie oder dann sogar die Kommune oder die Nation, die Welt, das Universum. Dieser kleine Faschist, der immer besser weiß, wie es zu sein hat, der wacht jeden Morgen auf. Dieser kleine Hitler, den kriegst du nicht weg. Diese gute Intention ist eigentlich eine faschistische Intention, von Grund auf. Einer, der besser weiß als die Existenz, wie es zu sein hat. Der wacht jeden Morgen auf. Der will sogar, dass alles Frieden ist. Und er weiß besser, was Frieden ist, als die Existenz selbst. Verrückt, ne? Dieses kleine Phantomding bildet sich wirklich ein, es wüsste besser als die Sein an sich, wie das Sein zu sein hat. Herrlich, ne? Jeder Morgen ist der Hit. Ja, da reden wir jetzt auch hier. Gut, dass wir darüber reden. Kommt der trotzdem wieder? Nein, der Hitler geht nicht weg. Der kommt nicht wieder. Der muss gar nicht wieder, geht gar nicht weg. Wo soll der hin? Du kannst höchstens ein bisschen Spaß mit ihm haben und guck mal, er schon wieder. Was er sich wieder denkt. Es ist doch echt schon lustig, morgens wach zu werden und du versuchst im Bett zu bleiben, weil du denkst, im Bett ist besser als auf der Toilette. Das hat sich gerade selbst erkannt. Und du musst sowieso irgendwann, aber du denkst immer noch, ich schaff's heute. Heute schaffe ich's. Dann machst du ins Bett oder was? Ja. Ja, mit der Pfanne. Mit der Pulle. Geht immer mit der Pulle ins Bett. Aber ist es nicht so, dass einige Menschen das schaffen, auch glücklich zu sterben? Also ich meine, mit der Vorstellung. Es gibt Babys, die schon im Mutterleib nicht wollen. Nochmal? Babys, die schon im Mutterleib nicht rauskommen wollen und dann auch wirklich nicht rauskommen. Die haben echt geschafft, ich komme nicht raus. Ja, aber Leute, die es schaffen, in dieser Weltverbesserung-Mentalität, okay, ich mache jetzt den Stein dahin, habe ich jetzt was geschafft. Zeig mir mal einen. Ich weiß es nicht, ja. Das könnte ja sein. Möglicherweise im Himalaya oder so. Wo kann er hingucken? Wo kann er hingucken? So ein Eskimo alleine mit seinen Eisbären. Ich habe keine Ahnung. Möglich ist alles. Vielleicht auf dem Mars, ganz alleine. So ein Marsmännchen wartet immer noch auf seine Frau. Weil in der Vorstellung ist immer alles schön. Ja. Weh, sie kommt. Weh, der Wunsch wird erfüllt. Solange du den hast und stellst dir vor, wie es ist, ist alles immer wunderbar. Aber stell dir vor, der Wunsch erfüllt sich. Was machst du dann damit? Dann merkst du ganz schnell, dass es wirklich nicht deine Erfüllung ist. Nee, die Vorstellung kann man haben, dass es so einen geben könnte irgendwo. Aber bisher hat mir noch keiner einen vorführen können. Also auch die ganzen sogenannten Erwachten, die ich treffe, manchmal treffe ich ja irgendwen. Also, wenn du die dann hinterher triffst, naja. Oder wenn ich mich selbst in den Spiegel gucke, denke ich, nee, das kann ja aber wirklich nicht gewesen sein. Angeblich ist ja auch Krishnamurti frustriert gestorben. Letztes Mal im Sattelfall, ja, wieso hat es keiner kapiert? Welcher? Krishnamurti. Ja, welcher? Also der, Jedo. Der in Sahnen gesprochen hat. Ja, beide haben in Sahnen gesprochen. Ah, gut, dann. Yuchi oder Jedo? Jedo. Jedo. Die waren beide klein. Beide Krishnamurti. Der Bekannte oder der Unbekannte? Na, der Jedo ist, es gibt einen, der Sushata oder im Bett hat er dann gesagt, haltet meine Lehre rein und klar und wie sie ist. Also da war immer noch eine kleine, wenn das keine Angst ist. Ne? Aber das hört sich gut an erstmal. Aber wenn du wirklich reinguckst, dann ist es wirklich eine Angst. Angst besetzt. Haltet meine Lehre rein und klar. Und wie sie ist. Boah. Das war aber Jedi, oder? Das war Jedo. Jedi. Jedi. Jedi. Jedi. Jedi. Jedi. Jedi. Jedi. Yuchi, der hat bis zum letzten Moment geschimpft. Das fand ich gut. Und je älter der wurde, desto mehr geschimpft. Ja. Der Barking Dog hat bis zum letzten Moment gebellt. Was wollt ihr Idioten bei mir? Haut doch endlich ab. Seht doch, dass ihr von mir nichts kriegen könnt. Ich meine, das ist dann so, eigentlich das ist eine, wenig wo ich war, also 95, das war okay. Ich habe nur gelacht. Da war kein Ansatz von irgendeinem Zweifel. Da war nur, er war so gebellt und so viel Scheiße erzählt. Nur von, der Premierminister von Indien ruft mich jeden Morgen an und will wissen, was er machen soll. Und jeder, das kann doch nicht sein. Ich bin eine Lüge. Der hat gelogen und das habe ich gemacht. Der hat gelogen. Und Sonja lädt mich ständig zum Kaffee trinken ein, aber ich habe keine Lust. Und Sonja ist die Gandhi da. Und der und das und so. Und Gott. Diese Lügner, das ist für mich die. Und da, wenn ich jetzt in Bombay bin und die erzählen mir von dieser Garde, er hat genauso gelogen. Der hat genauso einen Playboy-Schelm und Lügner und irgendwas. Wirklich keine Heiligkeit da drin. Aber du lügst nicht. Ich lüge ständig. Ist selbst die Wahrheit gesagt? Das war auch eine Lüge. Sobald man den Mund aufmacht, lügt man, das weißt du doch. Egal, was man sagen kann, ist alles Lüge. Aber du erzählst nicht von der realen Lüge. Klar. Realen Lügen. Realen Lügen. Jetzt kommt die Angst hier auf. Jetzt aber noch keine realen Lügen. Habe ich jetzt 10 Jahre Lügen so gehört? Ist das alles scheiße? 5 Minuten nicht. Wo sind die? Wo war das eine Mal, wo ich nicht gelogen habe? Gut gelogen ist. Besser als aus der Schule geflogen. Als er gesagt hat, ihr werdet nie glücklich, das war ja, das ist auch gelogen. Einfach nur ein Hinweis darauf, dass, ja, dann kommt Panik, dann muss ich ja doch was tun. Genau. Mal langsam anfangen, vielleicht ist es schon zu spät. Genau. Ich hätte doch 10 Jahre meditieren können und werde jetzt weiter. Hättet jetzt mehr Hämorrhoiden. Hättet andere Sorgen, um die ihr euch kümmern muss. Kniegelenke. Ja. Nein, der Hinweis auf, dass ihr das Glück nie erfahren werdet, ist einfach, dass es in dem, was Glück ist, keinen gibt, der es erfahren kann. Und es nicht relativ ist. Die Schönheit kann auch nie einer erfahren. Das Wissen kann nie einer haben oder erfahren. In keiner relativen Erfahrung ist das möglich. Wenn ich sage, es wird nie einen geben, der glücklich ist, dann ist es das Schöne dran, es hat auch nie einen gegeben, der unglücklich war. Das bedeutet das Gleiche. Erstmal finde einen die Realität von einem Unglücklichen. Weil wenn es den für dich als real gibt, dann ist natürlich auch die Möglichkeit von einem Glücklichen. Aber allein die Möglichkeit von einem Glücklichen braucht erstmal die Realität eines Unglücklichen. Also allein der Wunsch nach Glück bestätigt schon wieder diesen anderen Heini. Also wenn es wirklich die Möglichkeit von Glück gäbe, das wäre die Hölle. Weil dann gäbe es dich wirklich als einen, der Glück bräuchte. Hilfe. Oder einer, der zufrieden sein muss. Wenn es wirklich Frieden gäbe, das wäre die Hölle. Allein die Vorstellung, dass es ihn gibt, ist schon die Hölle. Guckt euch an. Hölle, Hölle, Hölle. Die Möglichkeit, dass du irgendwann mal glückselig sein kannst, das lässt dich an jedem Moment leiden. Weil du in jedem Moment vergleichst du diesen Moment mit der Glückseligkeit. Was wäre das? Du hast immer eine Vorstellung davon, wie es sein sollte und wie es wirklich so sein hätte, damit du glücklich bist. Und ständig, wenn es nicht so ist, bist du unglücklich. Allein die Vorstellung von dem Frieden lässt dich scheiße sein. Total bescheuert. Und die Erleuchtungsidee, allein dass du denkst, du könntest erleuchtet werden, macht dich zum unerleuchteten Arschloch. Ich meine es so. Ja, und dann, wie die das so von sich behaupten, dass sie es wären, das sind die größten Teufel. In Indien nennen sie die Gurus Satan. Das sind die Luzifer, die Lichtbringer, die dir vorgaukeln, dass du erleuchtet werden kannst und damit dich im Unklaren, in der Ignoranz lässt. Das sind Ignoranzmeister. Alle diese Erleuchtungsmeister, alles Ignoranzmeister. Alles hält die Hölle der Erleuchtung warm. Damit du bloß heiß, immer noch heiß bist auf diesen Vorstellungen von einem Erleuchteten. Gutes Geschäft. Ja, dass du es schaffen kannst. Damit bestätigt ja, dass du ein Arschloch bist, der es noch nicht geschafft hat. Ist total bescheuert, ne? Also für mich seid ihr eh die Letzten. Schafft das doch eh nie. Könnt doch machen, was ihr wollt. Die allerletzten. Hängenbleiber. Ihr kommt aus euch nicht raus. Leftovers, the Gurus Leftovers. Die Überbleibsel der ganzen Osholanden und anderen Tanten. Man, was passiert? Das ist eigentlich nur eine Übung, dass man sich selbst wirklich anfängt mal zu lachen. Mit dem ganzen Kasperletheater, mit dem man sich ständig gehört. Aber der Humor geht mir immer dann am was? Meisten, wenn ich ihn am dringendsten brauche. Pille, Strick oder Revolver? Revolver? Du bist ja zum Schießen. Das hat früher immer geklappt. Du machst das immer so? Nee, sie hat gesagt, das ist anders. Ach so. Nee, aber ich versuche immer gegen so Scheißstimmung irgendwie anzugehen und merke, hilft alles nichts. Und dann rede ich dauernd auch mit einem nach, auch dies geht vorüber. Heile, heile Gänschen. Jetzt fühle ich mich mal rein in Schmerz, ne? Richte mich richtig ein. Ja, es ist schon fatal, also wenn Leute auch aufs Mitgefühl meditieren oder sich wünschen Mitgefühl oder irgendwas, wenn die wüssten, was das bedeutet, die würden sofort wieder auf sich selbst zurück in das Schneckenhaus und lassen die Größe leben. Das trägt doch kein Mensch. Das bringt dich doch um. Dieser Ozean von guckst dir an, wenn du wirklich keine Grenze mehr hast in dem, was du bist und keinen Schutzpanzer mehr um dich hast. Wer soll denn das da tragen? Dieses Mitgefühl. Das ist mehr. Ja, geh mal in irgendein Krankenhaus oder irgendwo in der Psychiatrie oder irgendwas und ohne Filter. Ich meine, geh mal hier rein, ohne Filter. Danke. Leute fragen mich immer, warum dann solche, die dann gehen oder so. Das weiß ich immer schon, wenn ich reinkomme. Und dann ist auch die Energie, wie so ein Besen, fegt sie raus. Ist verrückt. Wie, wenn du reinkommst? Wenn er noch gar nicht gesagt hat? Wenn er noch nichts gesagt hat. Genau wie bei dir. Ganz dünner Fall. Ganz dünner Fall. Wir kennen uns ja schon länger. Ich kenne ja den Arsch, wo er sitzt. Aber mich wirst du nicht so schnell los. Naja. Nee. Wünscht es euch nicht. Ihr werdet euch erschrecken. Ja, aber das kann man nicht bestimmen. Ja, ich sage aber, aber sich das zu wünschen, ist wirklich nicht, weil alle offenen Herzmeister, die ich getroffen habe, die waren mehr zu als jeder, der hier sitzt. Die haben so einen Schutzpanzer mit ihrem offenen Herzen gebaut. Boah. Die haben gar nichts mehr an sich rangelassen. In ihrem Gewahrsein, Herzen oder irgendwas. Die sind so einen Schutzpanzer um sich herum gebaut, in ihrer sogenannten Unberührbarkeit. Boah. Hilf mir Gott. Aber verkaufen das mit wachsender Begeisterung. Du musst in deinem Herzen sein. Öffne dein Herz. Und, oh. Mann, Mann, Mann. Sag mal einen Namen. Zabannam. Meinst du, sowas behalte ich? Die Kosamui, die war ja auch so eine Tante. Gott, oh Gott, Gott. Dann wolltest du hinterher, habe ich denn irgendwen noch berührt heute? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ich habe jemanden. Ja, ich hoffe. Karl hat das rausgeschmissen. Ja, inzwischen habe ich Spaß dran rauszuschmeißen. Ja, manche gehen einfach nicht. Du gehst einfach nicht, oder was? Ja, ich sitze, das ist nicht gemerkt. Also hast du mich halt für mich rausgeschmissen. Nur die Idee da. Nee, das wirst du dann schon merken, wenn du gehst. Solange ich mich nur amüsiere, hast du noch nicht, ist es alles kein Problem. Ich weiß, was ich immer gegeben habe. Auf und um die Grenze ist, bevor ich rausgehe. Ah. Bin ich ziemlich gut drin. Das kleine Kind hat geübt. Na, das wollte ich ja. Der hat ja nie getan. Ja. Na gut. Ja, noch andere Fragen zum Zwerchfell? Jeder Zwerch hat ein Fell. Und jeder Zwerg möchte mal Riese sein. Guck sie jetzt da hin. Ich saß jeden Sonntag in der Kirche und hab gesagt, lieber Gott, bitte mach mich größer. Ja. Das passt immer. Was wusste, es gibt keinen Gott. Die Ohnmacht Gottes. Das hätte ich eigentlich auch machen sollen, weil ich war mit 14, bis 14 war ich nur 1,47. Das war sehr klein in der Tanzstunde. Ich war immer in der richtigen Höhe. Da, wo ich immer hinguckte. Ich brauchte nicht runtergucken. Das Wichtigste war mir in Augenhöhe. Immer in Augenhöhe. Und ich saß auf dem Schoß. Nicht? Doch, ich kann dir Fotos zeigen. Von der Tanzstunde sitze ich auf dem Schoß meiner Tanzpartnerin. Die war 1,65 und ich 1,27. Das geht gar nicht anders. Das hätte wirklich dumm ausgesehen, wenn die bei mir drauf gesessen hätte. Doch. Aber wirklich. Ich habe auch immer mit zwei Freunden gleichzeitig kämpfen müssen, wenn Rauferei war, weil ich musste beweisen, wie stark ich bin. Das hat mich stark gemacht. Ich habe mit Jungs gekämpft. Wisst ihr, das war deine Technik. Aber ich mit Mädchen kämpfen wollte ich anders. Das hätte nicht den gleichen Effekt gehabt. Deine kleine Napoleon. Jawohl, Frankreich. Ist aber schon komisch, wenn du die alle zum letzten Mal siehst und du bist so ein Kopf kleiner und dann nach 4-5 Jahren kommst du zum Schul-, also Klassentreffen und dann kommst du mit 1,81 und auch hallo. Dann sind die alle noch so geblieben, wie sie waren. Dann war schon komisch. Zumindest auch für die. Bist du das, Karl? Ja. Die haben mich bei der Bundeswehr. Wahrlich haben sie mich bei der Bundeswehr lang gemacht. Da bin ich noch 4 Zentimeter gewachsen. Die schaffen es. Überall, wo man nicht sein will, da wird man lang. Den was? Streckbein. Streckbein, ja. Jetzt bist du ganz normal. Den was? Jetzt bist du ganz normal. Ja? Das ist aber erstaunlich. Jetzt will sie mich aber beleidigen. Ja. Das ist jetzt eine Beleidigung, ne? Durchschnitt. Was? Durchschnitt. Durchschnitt. Jetzt bin ich einfach nur Durchschnitt. Wer will schon normal sein? Wenn einem sagt, du bist normal. Dann bin ich auf lieber unnormal. Du bist so normal. Du bist so normal. Du bist nicht normal. Was? Nein, du bist nicht normal. Aber wenn ich sage, du bist nicht normal, ist noch eine größere Beleidigung. Ja, diese beiden Worte sollte man wirklich sehr selten benutzen. Pass auf. Ja, pass auf. Nicht normal. Ja. So, noch was über die Freude. Aber es ist ein großes Paradox, wenn man wirklich, ich bin weltweit, mache ich es wirklich sehr oft, diese Unterschiede. Ich sage, ihr werdet nie die Freude erleben, ihr werdet nie glücklich sein und alles fängt an. Energie geht hoch. Die denken alle, du machst einen Witz. Na, denkst du. Alles flimmert in der Luft und denk, und sobald ich dann manchmal sage, ja, du vielleicht könntest ja das und das machen. Möglicherweise gehst du zu dem Herzmeister oder in den Ashram oder machst die Ramana-Meditation, wer bin ich für eine Zeit, und dann 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365, und wenn es dann sein soll, wirst du ständig darin verweilen müssen. Und dann wird das dann, boah. Das Atmen wird schwer, alles wird ruhiger. Und diese bleiernde, leichtige, diese bleiernde Silence geht rum. Es ist echt verwunderlich. Sobald du wieder so eine Hoffnung gibst, irgendwas, sofort geht die Hölle der Schwere los. Vorher bist du schwerelos und dann ist die Schwere los. Geht die Schwere los, bist du die Leichtigkeit. Naja. Aber man sagt halt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Stirbt nie. Jetzt hast du aber Hoffnung gehabt, dass die zuletzt noch stirbt. Zumindest stirbt sie zuletzt, aber ich sage, die stirbt nie. Wovon träumst du denn nachts? Hoffentlich allianzversichert, ja? Noch nicht mal. Noch nicht mal. Nee. Das Schlimme ist, man denkt, also als egozentrisches kleines Wesen denkt man, ja, die Hoffnung, wenn die dem Körper geht, alles, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist alles dann so ein Wunschdenken. Irgendwann wünsche ich nichts mehr. Von alleine. Aber man denkt immer, man ist so ein Einzelwesen, ein arrogantes kleines Einzelgöttlein, wo es dann wirklich möglicherweise passieren kann. Aber was ist mit der ganzen ganz anderen Soße? Wo sind die Bodhisattvas, die dann bleiben, obwohl sie gehen könnten? Gibt schon zu viele. Ne? Vielleicht müsste dann was Mitgefühl bleiben. So viele Konzepte und so viele verschiedene Variationen, die man, wo man alles einordnen muss und was man mitmachen muss und was ist ein Bodhisattva und was wäre, wenn ich dann wirklich erleuchtet bin und was wäre, wenn mein Erleuchtungskörper dann richtig glüht und ich irgendwo Ding und was passiert, wenn meine Kundalini durchdreht? Und was ist dann, wenn die Elektrizitätswerke dicht machen? Und was für Fragen über Fragen und die Hoffnung, was mache ich mit der? Mann, das ist alles zu viel für so ein kleines Würmchen. Ja, das wird komplett überfordert. Ja, was man alles um die Ohren gekriegt hat, ja? Von irgendwelchen Meisterbüchern und irgendwelchen Religionslehrern und irgendwelchen Müttern und Tanten und irgendwas, die einem ständig irgendwas eindoktriniert haben und wo man alles drauf achten muss. Jetzt kriegt man hier noch die Sache, was wenn man erleuchtet ist, und das ist scheiße. Ja, das ist wie Yuchi, der hat auch darauf hingewiesen. Wünsch es dir nicht, du weißt nicht, was du wieder wünschst. Das ist nicht der... nicht die Freude, die du denkst, die du dann erlebst. Ah, ja. Seid lieber ein klein bisschen. Ganz normal Fernsehen gucken, Kaffee trinken, Brötchen essen, irgendwas um die Frau sich kümmern, wenn man kann. Das fürs Alltägliche. Ganz diese alltägliche Atem holen, ausatmen, einatmen, Sportverein, ein Trinken gehen. Alles, was man so ganz einfach automatisch. Kinder machen. So weit wollen wir jetzt nicht gehen. Es gibt immer Toleranzgrenzen. Toleranz. Das. Den kannte ich, aber der ist neu. Ja, wie oft man da so ganz leicht dran vorbeigeschlittert ist. Ne? Oder vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht genau. Man muss da schon still sein. Danke, liebe anderen Väter. Wie viel? Jedes vierte Kind in Deutschland soll ein Kuckucksei sein. Jedes vierte Kind ist nicht vom Vater, der es sein sollte. Haben sie rausgehört? Statistisch, jedes vierte Kind ist vom Nachbarn, vom besten Freund oder vom. Ja, doch. Glaub es, guck, alle haben. Ja. Und dann denkt man, Frauen sind. Dann denkt man, Männer sind nicht treu. Wir haben ja nur Angst. Was? Wir haben ja nur Angst zu sagen, was passiert ist. Selber Angst. Wenn die Frau ihrem Mann nicht erzählt, dass er fremdgegangen ist und von dem hinfällt. Ja, haben wir die Angst wieder, wa? Wenn der Mann großzügig wäre, würde einfach würde die Frau auch sagen, von wem es ist, ne? Oh, ja. Das ist der Mann wieder schuld. Das ist die Technik, die ist echt die tierisch. Ich lüge ja nur, weil es meinem Mann dann besser geht. Genau. Das war gut, ne? Und dann soll man noch irgendeinem vertrauen. Vielleicht weil es den Unterschied zwischen genetisch und Umwelt. Aber gut sind die Väter, wo man sieht und die dann sagen, das muss ich erstmal prüfen lassen. Wieso gut? Oh, sicher ist sicher. Auf jeden Fall. Der andere kann genauso eine Nase haben. Also bei mir mein Vater, das ist fast unmöglich, dass es nicht mein Vater ist. Also ich würde jetzt keinen Test machen. Schon wegen der Erbschaft. Das wäre auch bescheuert, dann würde ich nichts mehr erben von dem. Wenn es dann wirklich sein sollte. Das wäre echt doof, ne? Die sieht gar nicht so, kommt gar nicht nach dir. Ja, nein. Daumen. Fünf Finger. Wenigstens dabei war, als sie gezeugt wurde. Ah, das war in Gruppentherapie. Der Tanzmann aufhört. Ja, seitdem es diese genetischen Dinger gibt, da ist schon was los. Ich glaube, manche Labore verdienen mehr mit Vaterschaftstests als mit allem anderen. Muss die Mutter zustimmen, glaube ich. Ja, muss die Mutter zustimmen. Meinst du, der Vater gibt das doch auf, der nimmt die Bürste und weg damit. Meinst du, die Labors, die, wenn er will, schreibt er einfach den... Naja. Da fällt einem schon was ein. Der Gesetzgeber will keine Unruhe schaffen. Aber, naja. Na gut. So, Spaß beiseite. Was machen wir jetzt? Geht's immer noch schlecht? Gerade nicht dran gedacht, ne? Da ging's. Ich habe es genau gesehen. Ja, okay. Ich muss mal mein Gesicht in meinem Zug haben. Immer mit Spiegel rum, Mann. Ich sitze manchmal im Kaffee und beobachte die Frauen, wenn so neben Schaufenster über Schaufenster, wo Schaufenster, in welche Schaufenster sie gucken. Die gucken in jedes. Ja. Ob da Werkzeuge oder irgendwas, aber. Aber nur, bestimmt nicht, was drin ist. Aber Männer auch. Ja. Jeder guckt immer so einen prüfender Blick, wie ist gerade was. Man erwischt sich selbst dabei. Wie sehe ich denn heute aus? Kann ich mich denn auch sehen lassen? Wird immer schlechter. Oh, Beine beschweren. Ich habe immer eine dunkle Brille auf. Na gut. Noch andere Fragen zum Geschlechtskrieg? Warum heißt das Geschlechte? Weil es schlecht geht? Geht schlecht. Jetzt mach was Gutes, Frau. Mach's klein. Ja, noch Fragen? Haben wir noch Zeit? Aggressionsfragen vielleicht? Kann man im Lachen aggressiv sein? Ja. Ja. Muss meine eigenen Fragen schon finden hier. Wir antworten, ja. Jetzt schießt er zurück, oder was? Ja, gut. Frankreich. Napoleon-Frage nochmal. Ich finde Bonaparte immer gut. Ja, das heißt Bonaparte. Der wacht jeden Morgen auf, der Bonaparte. Der sich immer besser als was Besseres fühlt als alle anderen, das ist der Bonaparte. Ein Part von allen. Die Apartheid, mit der jeder wach wird. Ja? Also, man ist keine Ausnahme. Auch wenn man sich schlechter fühlt als alle anderen, ist man Bonaparte. Darf ich was fragen? Ist Aggressivität im Endeffekt auch mal, wo man denkt, man kann was abstellen, was man auch mit Aggressivität nicht abstellen kann? Ein Versuch für etwas, was... Das ist ein Resultat aus Angst. Was eh nicht geht. Nee, man möchte... Man versucht eine Zeit lang, die Angst zu bewältigen, aber wenn man es nicht schafft, dann wird man aggressiv. Ja. Und man schafft es nicht. Also man versucht praktisch. Was? Mit der Liebe schafft man nicht. Auch nicht. Auch nicht. Nee. Ich meine ja, das ist im Endeffekt auch nur wieder ein Teil, wo man sagt. Man kriegt die Angst nicht weg. Und das Einzige, eben ein Versuch, in dem nur wenn du bist, was du nicht sein kannst, gibt es keine Angst. Das, was du bist, kennt keine Angst. Aber das, was sich kennt, hat Angst. Das, was du bist, kennt sich nicht. Und weil es sich nicht kennt, hat es keine Angst. Nur das, was sich kennt, hat immer Angst. Sobald du dich kennst, hast du Angst. Angst vor sich selber. Vor was immer. Existenz. Schon ist Angst da. Sobald du existierst, hast du Angst. Schon ist zweifelhaft, ob du bist oder nicht bist. Sofort ist Unsicherheit da. Bin ich oder bin ich nicht? Und was bin ich? Und die ganzen Fragen kommen aus dieser Wurzelerfahrung Ich. Die Wurzelerfahrung von Existenz schafft sofort Fragwürdigkeit. Der Fragende ist da und der schafft sich immer, was bin ich oder wer bin ich? Oder ich bin was oder bin ich irgendwas oder nicht? Oder bin ich allein? Es reicht. Mit der Haltung. Würdest du manchmal Menschen, die jetzt zu stark in diesem drin sind, dass sie denken, sie kennen sich, und sie in diesem Fang sind, quasi die Therapie zu machen, um später wiederzukommen, damit sie dich dann besser verstehen? Manchen sage ich, lass dich erstmal scheiden und komm dann wieder. Ist auch eine Therapie. Weil der Versuch könnte länger dauern. Dann habe ich zumindest erstmal eine Pause. Ich habe keine Ahnung. Nee, wenn ich ihr gesagt habe, wenn du die Fragen hast, da gibt es andere, die Antworten dir geben. Ich bin da nicht. Da habe ich keine Geduld für. Das wäre. Das passt einfach nicht. Es ist nicht irgendetwas, was ich dann sage, du brauchst eine Therapie oder so, sondern es gibt, wenn es passt, dann passt, wenn nicht, dann sollte man auch gehen. Sollte man woanders hingehen. Ich will nicht irgendwas passend machen. Also ich bin viel zu faul, jetzt irgendwas passend zu machen. Dass ich mich jetzt angleiche irgendwas und dann drauf eingehe oder so, in die Ebene gehe, wo gerade wer ist oder so. Es geht mich einen Scheiß an eigentlich. In welcher Ebene irgendwer ist oder in welcher Situation er sich gerade befindet oder in welchem Verstehensgrad er sich rummacht, eiert oder irgendwas. Es ist mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, scheißegal. Und wenn ich hier sitze, ist eigentlich die Freude, dass es keine Freude gibt, ist Paradox. Ein Spiel des Paradoxen, das ist alles hier. Mehr ist nicht. Ein Theater der Paradoxien. Ständige Koans bilden, die nicht gelöst werden können. Ständige Koans, ein absolutes Koan zu sein. Unlösbar. Und dann die Freude des Koans. Nämlich das Koran zu sein, was kein Koran brechen muss. Mehr ist nicht. Aber jetzt irgendeine Therapie oder irgendwas oder Fragen beantworten oder verstehen, ich habe absolut kein Interesse daran. Ich habe kein Interesse an irgendwelchen kommenden Versteher und Absteher und Ohren und irgendwas. Welche Ohren stehen ab und welche sind gerade? Oder wie sehe ich heute aus? Oder brauche ich eine Operation? Oder kann man darüber heilen, kann man. Aber ein Gala-Gespräch sollte das dann sein. Aber nicht ernsthaft. Oder über, mich zwickt es wieder in der hinteren psychischen Schublade oder so. Heute geht es mir schlecht, gestern ging es mir besser. Es hört sich super an, aber ich gebe eigentlich eine Pfeife darauf. Ich komme da nicht raus. Es interessiert mich einfach nicht. Es interessiert mich hier nicht und es interessiert mich auch bei keinem anderen. Muss ich sagen. Von daher. Wie geht's dir heute? Ist eine Floskel. Eigentlich keiner will es wissen. Von vornherein nicht. Also wenn jeder ehrlich ist, ist keiner will es wissen. Jeder fragt, aber keiner will es wissen. Oder er hofft, dass es dem anderen schlechter geht. Nein, es ist eigentlich nur eine Kriegsgeschichte. Du fragst, wie es dem anderen geht, wie du dich darauf einstimmst, wie du mit ihm umgehen kannst. Ob du jetzt über ihm oder unter ihm bist. Das ist alles. Du willst nur rausfinden, wie es dem anderen geht, weil welche Waffen du dann ziehen musst. Ja, ist so. Du umarmst auch nur, um zu sehen, welche Waffen da sind. Da kommt das Umarmen. Nicht nach irgendwelchen Dingen. Man gibt die Hand, damit man zeigt, man hat keine Waffe drin. Da kommt das her. Und nicht, wenn man sich begrüßt. Das würde reichen. Hallo? Geh doch weg. Ich meine, ich rede eigentlich, meistens kommen die zu mir, wer wiederkommt, weil ich sage, was los ist. Auch bei ihm. Und möglicherweise er dann sich traut, das auch mal zuzugeben. Weil jeder ist so. Ehrlich. Keiner interessiert sich, wie es dem anderen geht. Es sind nur, was er davon hätte, wenn es dem anderen schlecht oder gut geht. Oder wenn der Vater mal ein bisschen hustet, muss ich ihn pflegen oder nicht. Glaub es. Oder nicht? Wo, es gibt doch kein zwischenmenschliches Mitgefühl. Wo soll das denn sein? Es gibt Händler, die miteinander handeln und was jeder zu tun hat und welche Dogmen er erfüllen muss und welche Strukturen er dann, damit der Nachbar dann nicht auf ihn zeigt, wenn er seine Mutter nicht gepflegt hat oder so. Verrückt. Das ist normal. Das ist, Moral ist dafür da, den Leuten ein schlechtes Gewissen und Angst zu machen. Nicht Angst zu machen, damit du gesellschaftsfähig bist. Das ist das Schlimmste, was man sein kann, gesellschaftsfähig. Aber wenn ich hier sitze und das sage, es gibt keine Liebe, dann ist das eine Freude. Es gibt keine Liebe zwischen irgendwem. Es gibt keine relativ zwischen zwei Liebe. Es gibt's nicht. Es gibt einen Handel, es gibt Geschäfte. Das sind Schaffen, Freundschaften, Schaften. Was schafft er mir? Was schaffe ich ihm? Das ist ein Handel. Was kriege ich, was gebe ich? Ständig balancieren in diesem Händler der vier Jahreszeiten. Jeder handelt mit dem Schnee von gestern. Verrückt. Guck ihn an, er handelt jetzt mit Leisetreten. Sicher, wenn das sicher ist? Es ist bloß nicht zu dicht wollen, sonst könnte der Boden zurückschießen. Vielleicht dreht der Boden ja zurück, ich trete ein bisschen langsamer auf. Ein Rücksichtsschritt. Das ist, wenn man über wirklich ganz dünnes Eis geht. Das ist diese Angst, wo man ständig hat, ob man einbricht. Und sich ganz wenig bewegt dann. Schleusen. So durchschlingeln. Die Schlange, die sich durchs Gestrüpp. Damit der Dingo eben nicht auf die Schliche kommt. Das nennt man windschnittig. Windschnittiges Verhalten. Bloß keinen Widerstand aufbauen. Nicht auffallen. Heuchelmord. Das kannst du gut. Oder? Das kann eigentlich jeder. Die Meisterschaft, hier sitzt der Meister der Heuchelei. Jeder, der wach wird, heuchelt, dass er wach geworden ist. Jeder tut so, als wenn er aufgewacht ist, jeden Morgen. Er heuchelt sich selbst was vor. Wenn du dir selbst nicht was vorlügen würdest, morgen kannst du doch nicht wach. Ist doch keiner wach geworden. Heuchler. Meuchelmörder. Ihr seid Meuchelmörder. Jeden Morgen, wo einer denkt, er ist geboren, hat er sich selber umgebracht. Jeder Moment, du denkst, du bist geboren, bist du tot. Das ist der einzige Mord, den du vollziehen kannst. Die Idee, dass du geboren bist. Das ist schon Totschlag. Im Affekt. Der Affe tot. Der Affekt. Oder der Effekt von deiner Mutter. Jetzt gehen sie zusammen auf die Leiter. Auf der Überholspur auf die Leiter. Oh Gott. Also um zu wiederholen, ich will das nicht als irgendwas Frustrierendes ausdrücken. Für mich ist das die Freude, dass es das nicht gibt. Für mich ist das absolute Freude, dass es da keine Freude gibt zwischen Menschen, zwischen irgendwelchen Dingen. Also dass es da wirklich nichts zu kriegen gibt. Dass du da nichts erwarten kannst von irgendwem, noch nicht mal von dir selbst. Das ist Frieden, der nicht durch irgendeinen Umstand deiner Harmonie mit irgendwem kommen kann. Es wird nie den Frieden geben mit irgendeinem anderen. Irgendeine harmonische Beziehung, die gibt's nicht. Es gibt Waffenstillstand, das kannst du vielleicht nennen. Irgendwann. Also wenn du da eine sogenannte gute Beziehung, das kann man Waffenstillstand nennen für eine Zeit, bis es wieder losschießt. Und jeder Psychologe, der hier sitzt, der weiß das. Der kennt das hundertprozentig, die Geschichten, die dann auftauchen. Irgendwann schießen sie immer wieder. Und wenn es am Sarg ist. Auf der Toten, auf dem Totenbett. Sterbebett. Und letzt nur einen reingeben. Ich bin bei dir nie gekommen. Ja. Und übrigens, Otto ist nicht von dir. Was ich immer schon mal sagen wollte. Wenn dir nichts mehr passieren kann, dann kommt's raus. Wenn du keine Rente mehr kriegen kannst von dem Affen, dann sagst du ihm, alles nicht von dir. Vor 5-6 Jahren hatte ich in Mallorca den Talk, oder 7 Jahre schon, da waren auf einmal 6 gerade Witwen da. Gerade Witwe geworden, die letzten 2 Monate. Meine Schwester war eine von denen. Und da waren wirklich die lustigsten Frauen, die ich jemals erlebt habe. Also, die lustige Witwe ist wirklich nicht gelogen. Das ist wirklich, die waren so befreit und boom, wenn ihr die vorgekannt ist, meine Schwester vor allen Dingen. Öffnet es. Und die hat es auch, alle haben es zugegeben. Jeder hat dann die Geschichte erzählt, wie er gestorben ist. Der eine ist vom Stuhl gefallen beim Essen. Verherrlich. Maria. Ja, Maria. Wunderbar. Da glaubt noch einer an gute Beziehungen. Ja, das ist doch ins Restaurant geführt worden, dann vom Stuhl gefallen. Ja, die hat es vorgeführt. Da bleiben manche Frauen noch mit ihren Männern, damit sie das noch erleben dürfen. Ich bin ja nur, damit ich einen letzten Augenblick erlebe. Meine Rache. Also ist doch echt Spaß dabei. Ne? Boah. Manchmal. Und dann, wenn man vorher das gesagt hat, keiner hat es geglaubt, aber wenn es dann wirklich so offensichtlich war, ja, jetzt glaube ich dir. Ja, ja. Warum muss denn deshalb irgendwer sterben? Ja, es muss einer sterben, damit du wirklich dann. Oder manche müssen in Konstellationen, manche müssen an den Fronten, manche müssen irgendwas, damit sie wirklich sehen, da gibt's nichts. Den Frieden, für den du kämpfst, ist wirklich ein Scheißdreck. Du sitzt dann im Graben und bist nur noch an Angst und durchdrehen und hast keine Zukunft und auf einmal bist du glücklich. Scheiße. Dann wusste er auf einmal, warum bin ich im Krieg, ja. Damit ich keine Zukunft habe. Frieden. Frieden im Schützengraben. Wie viele Bücher sind darüber geschrieben worden? Unendliche. Der Frieden im Schützengraben, der Frieden in der Schlacht. Da war 95 war ich bei Ramisch Balsecker, da saß ein Ex-General vom Vietnamkrieg, saß da. Und auf einmal brach es aber raus, ich muss es mal sagen. Ich habe mich nie so friedlich und glücklich gefühlt wie in der Schlacht in Vietnam, wo Napalmbäume und Körperteile flogen und irgendwelche Dinger. Ich war der friedlichste Mensch in dem Moment. Ich kann es nie einem sagen. Und er hat geheult wie ein Schloss, und dass er es mal rausbringen konnte. Dass das für ihn der Frieden war. Und die glücklichsten Momente seines Lebens. Das, was man sich selbst als Schlimmstes vorstellen kann. in dieser totalen Abwesenheit von Zukunft und in dieser totalen Momenthaftigkeit und wirklich keinen Gedanke fassen können, weil alles so katastrophal vor sich geht. Und da war der größte, glückliche, friedlichste Moment seiner ganzen Existenz. Und da, boah, da kamen die Tränen, dass er das mal rausbringen konnte. Und jeder, ja, ja. Ja, ja, kennen wir. Und wenn die sogenannte Bewusstsein solche Situationen bastelt, was möglicherweise nur, damit es sich wirklich mal ohne dieses Ich erleben darf, wie so ein Orgasmus in was auch immer Situation, damit es eine Zukunftslosigkeit und eine Vergangenheitslosigkeit da ist, wo keiner ist, weil einfach nur die Sinne vollkommen überlagert sind von irgendwelchen Ideen, wie es zu sein oder nicht zu sein hat. Es geht alles viel zu schnell. Das kennt jeder beim Unfall oder bei irgendwas. Da geht alles so schnell, du bist gar nicht da. Du kannst gar nicht mehr reagieren. Alles ist wie in einem Trance, im Traum. Und so eine Stille da. Das ist Wahnsinn. Ja, es schafft sich also manchmal solche kleinen Möglichkeiten, der wo du gar nicht mit rechnest. Du denkst immer im Bett mit einer Frau oder so. Und da klappt es nie. Da bist du immer schon bei der Frage danach. Wo sind die Zigaretten? Das ist schon eine Ja, diese Wie war ich Frage. Ja. Ja. Aber bei Frau und bei Mann. Ja, klar. Das ist Wahnsinn, ne? Aber da, man denkt jeder, da könnte doch der Frieden liegen, dieser kleine Abwesenheit, dieser kleine Tod. Und kämpfst bis zum Umfallen. Bist du da könntest du so ein Post von lustigen Witzen bräuchten, die so Wertungskarten ja. hochpacken. Kannst du hinter so aufbauen, so genau. Kameras und die Gesichter ja. davon. Und dann guckst du oben, wie war ich? Und dann 1, 2, 3, 4. Wie beim 1 Eistanz oder so. Beim Paartanz. Beim Paartanz, genau. Haltungspunkt. Wie bin ich denn gekommen? Punkt. In der Gesamtwertung. Befriedigend. Ist ja schon gut. Das ist sehr gut. Sehr gut. Sex. Try, do it again, Sam, kommt dann als nächstes. Ungenügend. Ungenügend. Boah. Aber das ist. Ist ja ständig da, ne? Egal was du tust. Auch hier, wenn Leute kommen und die testen, die gehen dann mit Nummernkonten raus. So. Welche Nummer gibst du denen jetzt heute? Ich bin ja ständig in dieser Kür hier. Wie war er denn heute? Oh. Ja. Das Leben ist doch wirklich lustig. Wenn man mal richtig hinguckt, ja? Wenn man es nicht so persönlich nimmt. Ja. Ja, das Buch, das Buch davor, das heißt ja, if you wake up, don't take it personally. Also, das ist der Hinweis drauf. Also wenn du morgens wach wirst, nimm es nicht so persönlich. Sich als das zu kennen, was ohne den Fuzzi schon war, und dann, das ist schon ganz lustig dann, was der da vorne anstellt, damit er Aufmerksamkeit kriegt. Ja? Der bringt sogar Leute um dafür, damit du ihn noch beachtest. Kennst du den? Das kleine Kind, was morgen wach wird, Kindertherapie macht. Therapie, er geht erstmal zur Toilette. Ja, noch irgendwelche anderen Wettbewerbe, die wir. Erleuchtungswettbewerb vielleicht. Wer war aber der beste Guru, wo ich jemals war? Punktesystem. Wo war ich am friedlichsten? Welche Shakti hat mich am meisten berührt? Wo bin ich wirklich nicht gekommen? Wo habe ich mich wirklich als nichts gefühlt? Können wir so eine Liste mal aufstellen, so mit Punkten, so mit Abhaken? Gibt's schon. Es gibt Saurus, da gibt es so ein Punkt, Guru-Rating.com. Ja, es gibt. Ja. Gibt es schon. Ein Osho-Schüler. Osho hat, glaube ich, die höchsten Stulpas. Gibt es so Stulpas, kriegen die dann. Und Osho hat die meisten. Vor Jesus und Ramana. Volle Punktzahl. So, Osho-Schüler muss natürlich so sein. Da muss man erst mal rankommen. Bei mir steht. Leider keine näheren Informationen. Das fand ich gut. Muss man wieder gucken. Näheren. Das stimmt. Nähere Erfahrungen. Kann man das kaum geben? Gibt dazu ein Treffen? Haben sich, glaube ich, schon 20 gemeldet. Wo? Im August, glaube ich. Was für ein Treffen? Ein Rating machen? Ja, mein Mika hat mir so erzählt. Und für so ein Access. Er läuft. Ne, die Punkterichter treffen. Punkte, ja, mich haben sie ja wirklich auch verdonnert. Also nächste Woche bin ich ja in San Diego da. So. Boah. Eine Dame aus Kalifornien freut sich so. Aus Tucson, die ist Arizona, ja, glaube ich. Achso, da kann sie ja. Inner Direction. Ja. Also ich hörte, jeder hat eine Einladung gekriegt. Dachte, du jetzt auch eine bekommen, aber. Du müsstest ja davon wissen. Die Damen, die aber dass da wirklich schon 20, also vor einem Monat hat das Gespräch, da waren schon 20 zugestimmt. Also es findet statt. Es gibt auch Tausende. Das ist so eine Invasion im Moment. Also seit ein paar Jahren gibt es so eine weitere Invasion. Die Religion breitet sich doch vollkommen aus. Advaitaismus jetzt schon. Es gibt schon Päpste davon und moralistische Instanzen, die darauf achten, was Real Advaita und Fake Advaita ist. Ach. Es ist Wahnsinn. Und Advaita Millionäre und so? Was? Das wäre auch gut. Ne? Was? Millionäre, Advaita Millionäre. Was ist jetzt witzig darin? Naja, ich hab's versucht, aber es ist nicht. Meine aus deiner Stimmung kann man ja auch nicht sagen. Ernst, aber. Aber du hast wahrscheinlich keine Einladung bekommen, weil die dich so gut kennen, dass sie wissen, du sagst sowieso. Ich, dafür müsste man erstmal wissen, wer die Einladung schreibt. Naja, der Veranstalter. Ja, wer denn? Organisiert. Wer denn? Ich weiß es von einem Mitorganisator. Dann nennen die. Maniküre. Ich krieg so viel Einladung, vielleicht war irgendwann, ich krieg von Rainbow Festival in Schweden, dann kommt Rainfall Baden-Baden, Berlin. Ich krieg jede Woche irgendeine scheiß Einladung. Das ist nicht das Problem. Aber wer will da hin? Ja, ich gehe aber nächste Woche zu so einem scheiß Ding. Da kommen aber nur die Besten. Ja. Ausgewählte Erbsen. Nur weil es mein scheiß Verleger ist in Amerika, konnte ich nicht Nein sagen, das ist alles. Der organisiert das. Ja, ja, schon länger. Naja, egal. Man versucht, ich habe es lange also Nein gesagt. Die ganze Bahner-Scheiße und den ganzen Zeug. Und du gehst auch nach Holland, ne? Ja, auch. Scheiße, aber wenn man einmal die Unschuld verloren hat, macht es ja auch nichts mehr aus. Kennt ihr nichts Ungeniers? Nein. Jetzt, wo ich aufhören will. Ja, genau. Glaub mir, aber ich bin wirklich total belustigt, was das Bewusstsein mit diesem Idioten macht. Von Anfang an, seitdem ich in so einer Runde sitze, wo ich nie sitzen wollte, wie es mich da reingetrickst hat und was passiert ist und so, und wie ich mich gewehrt habe und Energie so extrem wurde und denke, es ist so ein Witz. Da Das Einzige, was ich weiß, am besten machen. Nicht werden. Nicht werden. Wenn ich nur dieses, das ist das einzige möglicherweise Hinweis, den ich gebe. Wenn du kannst, werde ich nicht. Aber wenn du dich wehrst, lach drüber. Wenn du überhaupt. Aber du hast keine Chance. Also nutze sie. Sehe den kleinen Witz, dass du denkst, du könntest es verhindern. Was eh sein wird. Das ist echt ein Witz. Der ist ständig da, präsent. Diese kleine Idee, dass du was machen kannst dran. Oder dass du einen Standpunkt hast, den du dann vertreten könntest. Oder was für eine Idee. Wow. Das ist really One-Hand-Clapping hier. An die Rübe. Da kommt jetzt her. The sound of one hand clapping. Den hörst du an beiden Ohren. Scheiße! Naja, in diesem Sinne, in einer Stunde.